SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Warum können wir nicht ohne einander und nicht miteinander leben und lieben? Was bedeutet die Freiheit des Künstlers? Ist die romantische Vorstellung von dauernder Liebe eine Illusion? Das Glück nur ein Augenblick? Fragen, die sich Goethe schon in jungen Jahren gestellt hat. Des Genie-Daseins mit 24 Jahren bereits überdrüssig, zieht es ihn nach Weimar, wo er politisch Karriere machen wird. Vorher aber will er ein Stück in geregelter Manier verfassen. Spielerisch, in nur 8 Tagen, schreibt er seinen Clavigo. Das Trauerspiel beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Schwester des Schriftstellers Beaumarchais wurde in Madrid nach wiederholten Heiratsversprechungen von dem Höfling Clavijo verlassen. Goethe baut diese Affäre aus. Auf der einen Seite die erfolgshungrigen Jungautoren Clavigo und Carlos, auf der anderen Marie und ihr Bruder Beaumarchais, der die Schwester rächen will. Karriere und Liebe. Goethe zeigt sie in Clavigo als diametrale Lebensentwürfe. Seine Titelfigur, Autor unterschiedlichster Schriften, attraktiv und erfolgreich, braucht die Liebe für seine Kreativität. Doch Treue, das Halten von Versprechen oder gar die Ehe, braucht er eher nicht. In der Inszenierung aus dem Jahr 1958 von Paul Hoffmann hören Sie Michael Degen, Peter Moosbacher, Hans-Georg Laubenthal, Lieselotte Rau und andere. Clavigo, ein Trauerspiel von Goethe. Das Blatt wird eine gute Wirkung tun. Es muss alle Weiber bezaubern. Sag mir, Carlos, glaubst du nicht, dass meine Wochenschrift jetzt eine der ersten in Europa ist? Wir Spanier wenigstens haben keinen neueren Autor, der so viel Stärke des Gedankens, so viel blühende Einbildungskraft mit einem so glänzenden und leichten Stil verwende. Meine Kenntnisse breiten sich täglich aus. Meine Empfindungen erweitern sich. Und mein Stil bildet sich immer wahrer und stärker. Gut, Clavigo. Doch, wenn du mir es nicht übel nehmen willst, so gefiel mir damals deine Schrift weit besser, als du sie noch zu Mariens Füßen schriebst. Als noch das liebliche, muntere Geschöpf auf dich Einfluss hatte. Ich weiß nicht. Das Ganze hat ein jugendlicheres, blühenderes Ansehen. Es waren gute Zeiten, Carlos, die nun vorbei sind. Ich gestehe dir gern, ich schrieb damals mit offenerem Herzen. Und wahr ist, sie hatte viel Anteil an dem Beifall, den das Publikum mir gleich anfangs gewährte. Aber in der Länge, Carlos, man wird der Weiber gar bald satt. Und warst du nicht der Erste, meinem Entschluss Beifall zu geben, als ich mir vornahm, sie zu verlassen? Du wärst versauert. Sie sind gar zu einförmig. Nur, dünkt mich, wär's wieder Zeit, dass du dich nach einem neuen Plan umsähst. Es ist doch auch nichts, wenn man so ganz auf dem Sand ist. Mein Plan ist der Hof. Und da gilt kein Feiern. Hab ich's für einen Fremden, der ohne Stand, ohne Namen, ohne Vermögen hierher kam, nicht weit genug gebracht? Hier, an einem Hofe, unter dem Gedräng von Menschen, wo es schwer hält, sich bemerken zu machen? Mir ist so wohl, wenn ich den Weg ansehe, den ich zurückgelegt habe. Geliebt von den Ersten des Königreichs, geehrt durch meine Wissenschaften, meinen Rang, Archivarius des Königs. Carlos, das spornt mich alles. Ich wäre nichts, wenn ich bliebe, was ich bin. Hinauf, hinauf! Und da kostet's Mühe und List. Man braucht seinen ganzen Kopf. Und die Weiber. Die Weiber. Man vertändelt gar zu viel Zeit mit ihnen. Na, das ist deine Schuld. Ich kann nie ohne Weiber leben. Und mich hindern sie an gar nichts. Auch sage ich ihnen nicht so viel schöne Sachen. Röste mich nicht monatelang an Sentiments und dergleichen. Wie ich denn mit honetten Mädchen am ungernsten zu tun habe. Ausgeredet hat man bald mit ihnen, danach schleppt man sich eine Zeit lang herum und kaum sind sie ein bisschen warm bei einem, hat sie der Teufel gleich mit Heiratsgedanken und Heiratsvorschlägen, die ich fürchte wie die Pest. Bist du nachdenkend, Clavigo? Ich kann die Erinnerung nicht loswerden, dass ich Marine Beaumarchais verlassen. Ach. Hintergangen habe, nenn's wie du willst. Wunderlich. Mich dünkt doch, man lebt nur einmal in der Welt. Hat nur einmal diese Kräfte, diese Aussichten. Und wer sie nicht zum Besten braucht, ist ein Tor. Und heiraten? Heiraten just zur Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll? Sich häuslich niederlassen, sich einschränken, da man noch die Hälfte seiner Wanderung nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner Eroberung noch nicht gemacht hat? Dass du sie liebtest, das war natürlich. Dass du ihr die Ehe versprachst, war eine Narrheit. Und wenn du Wort gehalten hättest, wär's gar Raserei gewesen. Ich liebte sie wahrlich. Sie zog mich an. Sie hielt mich. Und wie ich zu ihren Füßen saß, schwur ich mir, dass es ewig sein sollte. Dass ich der ihrige sein wollte, sobald ich ein Amt hätte, einen Stand. Und nun, Carlos? Es wird noch Zeit genug sein, wenn du ein gemachter Mann bist, dass du alsdann, um all dein Glück zu krönen und zu befestigen, dich mit einem angesehenen und reichen Hause durch eine kluge Heirat zu verbinden suchst. Sie ist verschwunden. Glatt aus meinem Herzen verschwunden. Und wenn mir ihr Unglück nicht manchmal durch den Kopf führe, dass man so veränderlich ist? Verändert sich nicht alles in der Welt? Warum sollten unsere Leidenschaften bleiben? Sei du ruhig, sie ist nicht das erste verlassene Mädchen und nicht das erste, das sich getröstet hat. Lass das gut sein. Und vergiss nicht, dass unser Hauptwerk gegenwärtig sein muss, uns dem neuen Minister notwendig zu machen. Dass Mr. Wall das Gouvernement von Indien niederlegt, ist immer beschwerlich für uns. Zwar ist mir's weiter nicht bange, aber sein Einfluss bleibt. Grimaldi und er sind Freunde und wir können schwatzen und uns bücken. Und denken und tun, was wir wollen. Das ist die Hauptsache in der Welt. Trag das Blatt in die Druckerei. Sehr wohl, euer Gnaden. Sieht man euch den Abend? Nicht wohl. Nachfragen könnt ihr ja. Ich möchte heute Abend gar zu gern was unternehmen, das mir das Herz erfreute. Ich muss diesen ganzen Nachmittag wieder schreiben. Das endigt nicht. Lass es gut sein. Wenn wir nicht für so viele Leute arbeiteten, wären wir so vielen Leuten nicht über den Kopf gewachsen. Marie hat eine üble Nacht gehabt, Sophie? Ich sagte ihr gestern Abend. Sie war so ausgelassen lustig und hat geschwatzt bis 11. Da war sie erhitzt, konnte nicht schlafen. Und nun hat sie wieder keinen Atem und weint den ganzen Morgen. Dass unser Bruder nicht kommt. Es sind 2 Tage über die Zeit. Nur Geduld, der bleibt nicht aus. Wie begierig bin ich, diesen Bruder zu sehen. Meinen Richter und meinen Retter. Ich erinnere mich seiner kaum. Oh ja, ich kann mir ihn noch wohl vorstellen. Er war ein feuriger, offener, braver Knabe von 13 Jahren, als uns unser Vater hierher schickte. Buenco, Sie haben den Brief gelesen, den er schrieb, als er mein Unglück erfuhr. Jeder Buchstabe davon steht in meinem Herzen. Wenn du schuldig bist, schreibt er, so erwarte keine Vergebung. Bist du unschuldig? Oh, dann alle Rache auf den Verräter. Oh, Clavigo. Du wirst dich umbringen. Ich denke, ich hätte keine Tränen mehr. Und warum Tränen? Clavigos Liebe hat mir viel Freude gemacht. Vielleicht mehr als ihm die meinige. Und nun? Was ist an einem Mädchen gelegen? Ob ihm das Herz bricht? Um Gottes Willen, Mademoiselle. Aber bedauern sollte er mich, dass die Arme, die er sich notwendig gemacht hatte, nun ohne ihn ihr Leben hinschleichen soll. Bedauern. Ich mag nicht von dem Menschen bedauert sein. Wenn ich dich ihn könnte verachten lehren, den Nichtswürdigen, den Hassenswürdigen. Nein, Schwester. Ein Nichtswürdiger ist er nicht. Und muss ich denn den verachten, den ich hasse? Hassen. Ja. Manchmal kann ich ihn hassen. Neulich, als wir ihm begegneten. Sein Anblick wirkte volle, warme Liebe auf mich. Und wie ich wieder nach Hause kam und mir sein Betragen auffiel und der ruhige, kalte Blick, den er über mich herwarf, an der Seite der glänzenden Donia, da griff ich nach meinem Dolch und nahm Gift zu mir und verkleidete mich. Mademoiselle! Ihr erstaunt, Buenco? Alles in Gedanken, versteht sich. Ich zielte nach dem Herzen des Verräters. Ach, Buenco. Auf einmal war das gutherzige französische Mädchen wieder da, das keine Liebestränke kennt und keine Dolche zur Rache. Sag, Schwester, wie machen Sie es in Frankreich, wenn die Liebhaber untreu sind? Man verwünscht sie. Und? Und lässt sie laufen. Laufen. Nun, und warum soll ich Clavigo nicht laufen lassen? Wenn das in Frankreich Mode ist, warum soll es nicht in Spanien sein? Warum soll eine Französin in Spanien nicht Französin sein? Wir wollen ihn laufen lassen und uns einen anderen nehmen. Mich dünkt, sie machen es bei uns auch so. Er hat eine feierliche Zusage gebrochen und keinen leichtsinnigen Roman. Mademoiselle, Sie sind bis ins innerste Herz beleidigt, gekränkt. Oh, mir ist mein Stand, dass ich ein unbedeutender, ruhiger Bürger von Madrid bin, nie so beschwerlich gewesen als jetzt, da ich mich so unvermögend fühle, Ihnen gegen den falschen Höfling Gerechtigkeit zu schaffen. Wie er noch Clavigo war, noch nicht Archivarius des Königs, wie schien all sein Ehrgeiz, all sein Aufstreben, ein Kind seiner Liebe zu sein. Für mich rang er nach Namen, Stand, Gütern. Er hat's. Und ich... Euer Bruder kommt. Oh, meine Schwester. Bruder. Sophie. Marie. Bist du da? Oh, meine Schwester. Gott sei Dank, du bist da. Lass mich zu mir selbst kommen. Mein Herz. Lieber Bruder. Mein armes Herz. Ich hoffte, dich gelassener zu sehen. Seid ihr denn gelassen? Sehe ich nicht an der zerstörten Gestalt dieser Lieben? An deinen verweinten Augen? An dem toten Stillschweigen eurer Freunde? Dass ihr so elend seid? Wie ich mir euch den ganzen langen Weg vorgestellt habe. Mein Herr, Sie machen diese ungeheure Reise, Ihre Schwester zu retten, zu rächen. Willkommen. Seien Sie willkommen wie ein Engel, ob Sie uns alle gleich beschämen. Ich hoffte, mein Herr, solche Herzen in Spanien zu finden, wie das Ihre ist. Das hat mich angespornt, den Schritt zu tun. Komm, Marie, leg dich einen Augenblick nieder. Sie ist ganz außer sich. Mein Bruder. Will's Gott, du bist unschuldig, Marie. Und dann alle Rache. Über den Verräter. Wer die Franzosen sein mögen, die sich bei mir haben melden lassen. Franzosen. Sonst war mir diese Nation willkommen. Und warum nicht jetzt? Die Fremden, mein Herr. Führ sie herein. Du sagtest doch Ihrem Bedienten, dass ich sie zum Frühstück erwarte. Wie Sie befahlen. Ich bin gleich wieder hier. Es ist mir so leicht, so wohl, Saint-Georges, dass ich endlich hier bin, dass ich ihn habe. Er soll mir nicht entwischen. Seien Sie ruhig. Wenigstens zeigen Sie ihm die gelassenste Außenseite. Meine Schwester. Meine Schwester. Wer glaubte, dass du so unschuldig als unglücklich bist? Es soll an den Tag kommen, du sollst gerecht werden. Und du, guter Gott, erhalte mir die Ruhe der Seele, die du mir in diesem Augenblicke gewährst, dass ich so klug handle als möglich. Sagen Sie mir's zu, noch einmal, dass Sie bedenken, wo Sie sind. In einem fremden Königreiche, wo alle Ihre Beschützer, wo all Ihr Geld nicht imstande ist, Sie gegen die geheimen Maschinen nichtswürdiger Feinde zu sichern. Seien Sie ruhig, spielen Sie Ihre Rolle gut. Er soll nicht wissen, mit welchem von uns beiden er's zu tun hat. Meine Herren, es ist mir eine Freude, Männer von einer Nation bei mir zu sehen, die ich immer geschätzt habe. Mein Herr, ich wünsche, dass auch wir der Ehre würdig sein mögen, die Sie unseren Landsleuten anzutun belieben. Das Vergnügen, Sie kennenzulernen, hat bei uns die Bedenklichkeit überwunden, dass wir beschwerlich sein könnten. Personen, die der erste Anblick empfiehlt, sollten die Bescheidenheit nicht so weit treiben. Freilich kann Ihnen nicht fremd sein, von Unbekannten besucht zu werden, da Sie durch die Vortrefflichkeit Ihrer Schriften sich ebenso sehr in auswärtigen Reichen bekannt gemacht haben, als die ansehnlichen Ämter, die Ihre Majestät Ihnen anvertrauen, Sie in Ihrem Vaterlande distinguieren. Ich wünschte, dass ich einigermaßen etwas zu der Verbesserung des Geschmacks in meinem Lande, zur Ausbreitung der Wissenschaften beitragen könnte. Denn Sie sind's allein, die uns mit anderen Nationen verbinden. Sie sind's, die aus den entferntesten Geistern Freunde machen und die angenehmste Vereinigung unter denen selbst erhalten, die leider durch Staatsverhältnisse öfters getrennt werden. Ich muss gestehen, Sie haben mir das Wort aus dem Munde genommen. und mich geradewegs auf das Anliegen gebracht, um dessen willen Sie mich hier sehen. Eine Gesellschaft gelehrter, würdiger Männer hat mir den Auftrag gegeben, an jedem Orte, wo ich durchreiste und Gelegenheit fände, einen Briefwechsel zwischen Ihnen und den besten Köpfen des Königsreichs zu stiften. Wie nun kein Spanier besser schreibt, als der Mann, mit dem ich die Ehre habe zu reden. Ich glaube, meinen Freunden keinen angenehmeren Dienst leisten zu können, als wenn ich sie mit einem solchen Manne verbinde. Kein Vorschlag in der Welt konnte mir erwünschter sein, meine Herren. Ich sehe dadurch die angenehmsten Hoffnungen erfüllt. Und so erlauben Sie, mein Herr, dass ich einen Mann, der mit solcher Freimütigkeit eine so angenehme Botschaft bringt, nicht wie einen Fremden behandle. Erlauben Sie, dass ich frage, was für ein Geschäft, was für ein Anliegen Sie diesen weiten Weg geführt hat. Ich habe keine Geheimnisse für Sie, mein Herr. Und dieser Freund wird bei meiner Erzählung nicht zu viel sein. Er ist sattsam von dem unterrichtet, was ich Ihnen zu sagen habe. Ein französischer Kaufmann, der bei einer starken Anzahl von Kindern wenig Vermögen besaß, hatte viele Korrespondenten in Spanien. Einer der Reichsten kam vor 15 Jahren nach Paris und tat ihm den Vorschlag: Gebt mir 2 von euren Töchtern, ich nehme sie mit nach Madrid und versorge sie. Ich bin ledig, bejahrt, ohne Verwandte. Sie werden das Glück meiner alten Tage machen und nach meinem Tode hinterlasse ich ihnen eine der ansehnlichsten Handlungen in Spanien. Man vertraute ihm die Älteste und eine der jüngsten Schwestern. Der Vater übernahm das Haus mit allen französischen Waren zu versehen, die man verlangen würde, und hatte alles ein gutes Ansehen, bis der Korrespondent mit Tode abging, ohne die Französinnen im geringsten zu bedenken, die sich dann in dem beschwerlichen Falle sahen, allein einer neuen Handlung vorzustehen. Die Älteste hatte indessen geheiratet und unerachtet des geringen Zustandes ihrer Glücksgüter erhielten sie sich durch gute Aufführung und durch die Annehmlichkeit ihres Geistes eine Menge Freunde, die sich wechselweise beeiferten, ihren Kredit und ihre Geschäfte zu erweitern. Ungefähr um eben die Zeit hatte sich ein junger Mensch von den Kanarischen Inseln bürtig in dem Hause vorstellen lassen. Ungeachtet seines geringen Standes und Vermögens nimmt man ihn gefällig auf. Die Frauenzimmer, die eine große Begierde zur französischen Sprache an ihm bemerkten, erleichtern ihm alle Mittel, sich in weniger Zeit große Kenntnisse zu erwerben. Voll von Begierde, sich einen Namen zu machen, fällt er auf den Gedanken der Stadt Madrid, das seiner Nation noch unbekannte Vergnügen, einer Wochenschrift im Geschmack des englischen Zuschauers zu geben. Seine Freundinnen lassen es nicht ermangeln, ihm auf alle Art beizustehen. Man zweifelt nicht, dass ein solches Unternehmen großen Beifall finden würde. Genug, ermuntert durch die Hoffnung, nun bald ein Mensch von einiger Bedeutung werden zu können, wagt er es, der Jüngsten einen Heiratsvorschlag zu tun. Man gibt ihm Hoffnung. Sucht euer Glück zu machen, sagt die Älteste, und wenn euch ein Amt, die Gunst des Hofes oder irgend sonst ein Mittel, ein Recht wird gegeben haben, an meine Schwester zu denken, wenn sie euch dann anderen Freiern vorzieht, kann ich euch meine Einwilligung nicht versagen. Die Jüngste schlägt verschiedene ansehnliche Partien aus. Ihre Neigung gegen den Menschen nimmt zu und hilft ihr, die Sorge einer ungewissen Erwartung tragen. Sie interessiert sich für sein Glück wie für ihr eigenes und ermuntert ihn, das erste Blatt seiner Wochenschrift zu geben, das unter einem vielversprechenden Titel erscheint. Ich bin... Das Werk macht ein erstaunendes Glück. Der König selbst, durch diese liebenswürdige Produktion ergetzt, gab dem Autor öffentliche Zeichen seiner Gnade. Man versprach ihm das erste ansehnliche Amt, das sich auftun würde. Von dem Augenblick an entfernt er alle Nebenbuhler von seiner Geliebten, indem er ganz öffentlich sich um sie bemühte. Die Heirat verzog sich nur in Erwartung der zugesagten Versorgung. Endlich, nach 6 Jahren Harrens, ununterbrochener Freundschaft, Beistands und Liebe von Seiten des Mädchens, nach 6 Jahren Ergebenheit, Dankbarkeit, Bemühungen, heiliger Versicherungen von Seiten des Mannes, erscheint das Amt und er verschwindet. Die Sache hatte zu großes Aufsehen gemacht, als dass man die Entwicklung sollte gleichgültig angesehen haben. Ein Haus für zwei Familien war gemietet, die ganze Stadt sprach davon, alle Freunde waren aufs Höchste aufgebracht und suchten Rache. Man wendete sich an mächtige Gönner. Allein der Nichtswürdige, der nun schon in die Kabalen des Hofs initiiert war, weiß, alle Bemühungen fruchtlos zu machen und geht in seiner Insolenz so weit, dass er es wagt, den Unglücklichen zu drohen, wagt, den Freunden, die sich zu ihm begeben, ins Gesicht zu sagen, die Französinnen sollten sich in Acht nehmen, er biete sie auf, ihm zu schaden, und wenn sie sich unterständen, etwas gegen ihn zu unternehmen, so wäre es ihm ein leichtes, sie in einem fremden Lande zu verderben, wo sie ohne Schutz und Hilfe seien. Das arme Mädchen fiel auf die Nachricht in Zustände, die ihr den Tod drohten. In der Tiefe ihres Jammers schreibt die Älteste nach Frankreich die offenbare Beschimpfung, die ihnen angetan worden. Die Nachricht bewegt ihren Bruder aufs Schrecklichste. Er verlangt seinen Abschied, um in einer so verwirrten Sache selbst Rat und Hilfe zu schaffen. Er ist im Fluge von Paris zu Madrid und der Bruder bin ich, der alles verlassen hat. Vaterland, Pflichten, Familie, Stand, Vergnügen, um in Spanien eine unschuldige, unglückliche Schwester zu rächen. Ich komme, bewaffnet mit der besten Sache und aller Entschlossenheit, einen Verräter zu entlarven, mit blutigen Zügen seine Seele auf sein Gesicht zu zeichnen. Und der Verräter bist du. Hören Sie mich, mein Herr. Ich habe... Unterbrechen Sie mich nicht. Sie haben mir nichts zu sagen und viel von mir zu hören. Nun, um einen Anfang zu machen, seien Sie so gütig, vor diesem Herrn, der eigens mit mir aus Frankreich gekommen ist, zu erklären, ob meine Schwester durch irgendeine Treulosigkeit, Leichtsinn, Schwachheit, Unart oder sonst einen Fehler diese öffentliche Beschimpfung um Sie verdient habe. Nein, mein Herr. Ihre Schwester Doña Maria ist ein Frauenzimmer voll Geist, Liebenswürdigkeit und Tugend. Hat sie Ihnen jemals seit Ihrem Umgange eine Gelegenheit gegeben, sich über Sie zu beklagen oder Sie geringer zu achten? Nie, niemals. Saint-Georges, Sie haben die Rechtfertigung meiner Schwester gehört. Gehen Sie und breiten Sie es aus. Was ich dem Herrn weiter zu sagen habe, braucht keine Zeugen. Ich gehe. Da wir nun so weit sind, will ich Ihnen einen Vorschlag tun, den Sie hoffentlich billigen werden. Sie haben ein ehrliches Mädchen mit kaltem Blute beschimpft, weil Sie glaubten, in einem fremden Lande sei sie ohne Beistand und Rächer. So handelt ein Niederträchtiger, ein Nichtswürdiger. Und also, zuvörderst, erklären Sie eigenhändig, freiwillig, bei offenen Türen, in Gegenwart ihrer Bedienten, dass sie ein abscheulicher Mensch sind, der meine Schwester betrogen, verraten, sie ohne die mindeste Ursache erniedrigt hat. Und mit dieser Erklärung gehe ich nach Aranjuez, wo sich unser Gesandter aufhält, ich zeige sie, ich lasse sie drucken und übermorgen ist der Hof und die Stadt davon überschwemmt. Ich habe mächtige Freunde hier, habe Zeit und Geld und das alles wende ich an, um sie auf alle Weise zu verfolgen, bis der Zorn meiner Schwester sich legt, befriedigt ist und sie mir selbst Einhalt tut. Ich tue diese Erklärung nicht. Das glaube ich. Denn vielleicht täte ich sie an ihrer Stelle ebenso wenig. Aber hier ist das andere. Schreiben Sie nicht. So bleibe ich von diesem Augenblicke bei Ihnen. Ich verlasse Sie nicht. Ich folge Ihnen überall hin, bis Sie, einer solchen Gesellschaft überdrüssig, hinter Buen Retiro meine loszuwerden gesucht haben. Bin ich glücklicher als Sie? Ohne den Gesandten zu sehen, ohne mit einem Menschen hier gesprochen zu haben, fasse ich meine sterbende Schwester in meine Arme, hebe sie in den Wagen und kehre mit ihr nach Frankreich zurück. Begünstigt sie das Schicksal, so habe ich das meine getan. Und so lachen Sie denn auf unsere Kosten. Mein Herr! Was beschließen Sie? Hören Sie mich. Mein Betragen gegen Ihre Schwester ist nicht zu entschuldigen. Die Eitelkeit hat mich verführt. Ich fürchtete, meine Pläne, meine Aussichten auf ein ruhmvolles Leben durch diese Heirat zugrunde zu richten. Hätte ich wissen können, dass sie so einen Bruder habe, sie würde in meinen Augen keine unbedeutende Fremde gewesen sein. Ich würde die ansehnlichsten Vorteile von dieser Verbindung gehofft haben. Helfen Sie. Geben Sie mir Ihre Schwester wieder, mein Herr. Geben Sie mich ihr. Wie glücklich wäre ich, von Ihrer Hand eine Gattin und die Vergebung aller meiner Fehler zu erhalten. Es ist zu spät. Meine Schwester liebt Sie nicht mehr und ich verabscheue Sie. Schreiben Sie die verlangte Erklärung, das ist alles, was ich von Ihnen fordere. Und überlassen Sie mir die Sorgfalt einer ausgesuchten Rache. Ihre Hartnäckigkeit ist weder gerecht noch klug. Ich gebe Ihnen zu, dass es hier nicht auf mich ankommt, ob ich eine so sehr verschlimmerte Sache wieder gut machen will. Ob ich sie gut machen kann, das hängt von dem Herzen Ihrer vortrefflichen Schwester ab. Ob sie einen Elenden wieder ansehen mag, der nicht verdient, das Tageslicht zu sehen. Allein Ihre Pflicht ist's, mein Herr, das zu prüfen. Und danach sich zu betragen, wenn Ihr Schritt nicht einer jugendlichen, unbesonnenen Hitze ähnlich sehen soll. Wenn Doña Maria unbeweglich ist, oh, ich kenne dies Herz, wenn sie unerbittlich ist, dann ist es Zeit, mein Herr. Ich bestehe auf der Erklärung. Und wenn ich nach dem Degen greife? Gut, mein Herr, schön, mein Herr. Noch ein Wort. Sie haben die gute Sache. Lassen Sie mich die Klugheit für Sie haben. Bedenken Sie, was Sie tun. Auf beide Fälle sind wir alle unwiederbringlich verloren, wenn Ihr Blut meinen Degen färben sollte, wenn ich Marie noch über all ihr Unglück auch ihren Bruder raubte. Und dann, der Mörder des Clavigo würde die Pyrenäen nicht zurückmessen. Die Erklärung, mein Herr, die Erklärung. So sei's denn. Ich will die Erklärung schreiben, ich will sie schreiben aus Ihrem Munde. Nur versprechen Sie mir, nicht eher Gebrauch davon zu machen, bis ich imstande gewesen bin, Doña Maria von meinem geänderten, reuevollen Herzen zu überzeugen. So lange, mein Herr. Ich gehe nach Aranjuez. Gut denn, bis Sie wiederkommen. So lange bleibt die Erklärung in Ihrem Portefeuille. Habe ich meine Vergebung nicht, so lassen Sie Ihrer Rache vollen Lauf. Dieser Vorschlag ist gerecht. Anständig. Klug. Und wenn Sie nicht so wollen, so sei es denn unter uns beiden um Leben und Tod gespielt. Sind Sie das zufrieden? Gut denn, ich gebe nach. Aber keinen Augenblick länger. Ich komme von Aranjuez. Ich frage, ich höre und hat man Ihnen nicht vergeben, wie ich es wünsche. Gleich auf und mit dem Zettel in die Druckerei. Wie verlangen Sie es? Mein Herr, in Gegenwart Ihrer Bedienten. Wozu das? Befehlen Sie nur, dass Sie in der anstoßenden Galerie gegenwärtig sind. Man soll nicht sagen, dass ich Sie gezwungen habe. Welche Bedenklichkeiten! Ich bin in Spanien und habe mit Ihnen zu tun. Nun denn. Gnädiger Herr? Ruft meine Leute zusammen und begibt euch auf die Galerie herbei. Sehr wohl. Sie überlassen mir, die Erklärung zu schreiben? Nein, mein Herr, schreiben Sie, ich bitte, schreiben Sie, wie ich es Ihnen sage. Ich, Unterzeichneter, Josef Clavigo, Archivarius des Königs, des Königs? Bekenne, dass nachdem ich in dem Hause der Madame Gilbert freundschaftlich aufgenommen worden, ich Mademoiselle von Beaumarchais, ihre Schwester, durch hundertfältig wiederholte Heiratsversprechungen betrogen habe. Haben Sie's? Mein Herr. Haben Sie ein ander Wort dafür? Ich dächte... Betrogen habe. Was Sie getan haben, können Sie ja noch eher schreiben. Ich habe sie verlassen, ohne dass irgendein Fehler oder Schwachheit von ihrer Seite einen Vorwand oder, Entschuldigung, dieses Meineids veranlasset hätte. Nun? Im Gegenteil ist die Aufführung des Frauenzimmers immer rein, untadelig und aller Ehrfurcht würdig gewesen. Würdig gewesen. Ich bekenne, dass ich durch mein Betragen, den Leichtsinn meiner Reden, durch die Auslegung, der sie unterworfen waren, öffentlich dieses tugendhafte Frauenzimmer erniedrigt habe, weswegen ich sie um Vergebung bitte, ob ich mich gleich nicht wert achte, sie zu erhalten. Schreiben Sie! Schreiben Sie! Welches Zeugnis ich mit freiem Willen und ungezwungen von mir gegeben habe, mit dem besonderen Versprechen, dass, wenn diese Satisfaktion der Beleidigten nicht hinreichend sein sollte, ich bereit bin, sie auf alle andere erforderliche Weise zu geben. Madrid. Hier. Aber ehe ich es wage, vor Doña Maria zu treten, habe ich beschlossen, jemanden den Auftrag zu geben, mir bei ihr das Wort zu reden, für mich zu sprechen. Und der Mann sind Sie. Schlagen Sie mir es nicht ab. Erzählen Sie ihr, wie Sie mich gefunden haben. Gut, das kann ich. Das will ich. Und so adieu. Leben Sie wohl. Diese Erklärung, ich hätte sie nicht geben sollen. Es kam so schnell, so unerwartet. Carlos! Was hast du für Besuch gehabt? Was gibt's? Mariens Bruder. Er war da? Ein vortrefflicher Junge. Was hat's denn gegeben? Eine Ausforderung? Eine Ehrenerklärung? Er verlangte eine Erklärung, dass seine Schwester mir keine Gelegenheit zur Veränderung gegeben. Und du hast sie ausgestellt? Ich hielt es fürs Beste. Gut. Sehr gut. Ist sonst nichts vorgefallen? Er drang auf einen Zweikampf oder die Erklärung. Das Letzte war das Gescheiteste. Wer wird sein Leben gegen so einen romantischen Fratzen wagen? Und forderte er das Papier ungestüm? Er diktierte mir's. Und ich musste die Bedienten in die Galerie rufen. Ich verstehe. Oh, nun hab ich dich, Herrchen. Das bricht ihm den Hals. Heiß mich einen Schreiber, wenn ich den Buben nicht in 2 Tagen im Gefängnis habe. Und mit dem nächsten Transport nach Indien. Nein, Carlos, die Sache steht anders, als du denkst. Wie? Ich hoffe, durch seine Vermittlung, durch mein eifriges Bestreben, Verzeihung von der Unglücklichen zu erhalten. Clavigo. Ich hoffe, all das Vergangene zu tilgen, das Zerrüttete wiederherzustellen und so in meinen Augen und in den Augen der Welt wieder zum ehrlichen Mann zu werden. Zum Teufel bist du kindisch geworden? Siehst du nicht, dass das ein einfältig angelegter Plan ist, um dich ins Garn zu sprengen? Nein, Carlos, er will die Heirat nicht. Sie sind dagegen. Sie will nichts von mir hören. Nein, guter Freund, nimm's mir nicht übel. Ich habe wohl in Komödien gesehen, dass man einen Landjunker so gepeilt hat. Du beleidigst mich! Ich bitte, spare deinen Humor auf meine Hochzeit. Ich bin entschlossen, Marien zu heiraten. Freiwillig, aus innerem Trieb. Meine ganze Hoffnung, meine ganze Glückseligkeit ruht auf dem Gedanken, ihre Vergebung zu erhalten. An der Brust dieser Lieben liegt noch der Himmel wie vormals. Aller Ruhm, den ich erwerbe, alle Größe, zu der ich mich erhebe, wird mich mit doppeltem Gefühl ausfüllen, denn das Mädchen teilt es mit mir, die mich zum doppelten Menschen macht. Leb wohl, ich muss hin. Ich muss Marien sprechen. Ich muss. Marie! Marie! Clavigo. Ja, du bist's. Du bist's und ich bin Clavigo. Hören Sie mich, Beste, wenn Sie mich nicht ansehen wollen. Zu der Zeit, da mich Gilbert mit Freundlichkeit in sein Haus aufnahm, da ich ein armer, unbedeutender Junge war, da ich in meinem Herzen eine unüberwindliche Leidenschaft für Sie fühlte, war es da Verdienst an mir? Oder war es nicht vielmehr innere Übereinstimmung der Charaktere, geheime Zuneigung des Herzens, dass auch sie für mich nicht unempfindlich blieben, dass ich nach einer Zeit mir schmeicheln konnte, dies Herz ganz zu besitzen? Und nun? Bin ich nicht eben derselbe? Sind Sie nicht eben dieselbe? Warum soll ich nicht hoffen dürfen? Warum nicht bitten? Marie! Marie, wie können Sie mich hassen, da ich nie aufgehört habe, Sie zu lieben? Mitten in allem Taumel, durch allen verführerischen Gesang der Eitelkeit und des Stolzes, habe ich mich immer jener seligen, unbefangenen Tage erinnert, die ich zu Ihren Füßen zubrachte, da wir eine Reihe von blühenden Aussichten vor uns liegen sahen. Und nun? Warum wollten Sie nicht mit mir alles erfüllen, was wir hofften? Wollen Sie das Glück des Lebens nur nicht ausgenießen, weil ein düsterer Zwischenraum sich unseren Hoffnungen eingeschoben hatte? Nein, meine Liebe, glauben Sie, die höchste Wonne wird auch durch unsere Leidenschaften, durch das Schicksal unterbrochen. Wollen wir uns strafbar machen, indem wir diese Gelegenheit von uns stoßen, das Vergangene herzustellen, eine zerrüttete Familie wieder aufzurichten, die heldenmütige Tat eines edlen Bruders zu belohnen und unser Eigenglück auf ewig zu befestigen? Marie! Marie, kennst du meine Stimme nicht mehr? Marie? Marie? Oh, Clavigo. Sie vergibt mir. Sie liebt mich. Sie liebt mich noch. Marie. Marie. Marie. Clavigo! Beaumarchais! Du vergibst ihm, Marie? Lasst mich. Clavigo, du verdienst dein Glück nicht. Glaube, dass ich's fühle. Mein Bruder. Von Herzen denn. Ob ich euch schon sagen muss, noch kann ich euer Freund nicht sein. Noch kann ich euch nicht lieben. Und somit seid ihr der Unsrige. Und vergessen sei alles. Das Papier, das ihr mir gabt, hier ist's. Ich bin der Eurige. Ewig der Eurige. Lebt wohl. Lebt wohl. Es ist doch ein gutherziges Geschöpf, so ein Mädchen. Auch muss ich sagen, es war ganz der Gedanke, der Wunsch unseres Gesandten, dass ihm Marie vergeben und dass eine glückliche Heirat diese verdrießliche Geschichte endigen möge. Ihr werdet doch mit der Hochzeit nicht so sehr eilen, dass man sich noch ein Kleid dazu kann sticken lassen. Bei unserer Hochzeit werden keine gestickten Kleider paradieren. Ah, ihr werdet eine stille, kleine Hochzeit machen. Carlos, ich weiß, du bist nicht für diese Heirat. Wenn du etwas dagegen zu sagen hast, sagen willst, du sagst gerade zu. Das Clavigo-Hochzeit. Wie manches Mädchen in Madrid hart auf dich, hofft auf dich. Und wenn du ihnen nun diesen Streich spielst... Das ist nun nicht anders. Unter allen Ständen gibt's gute Kinder, die sich mit Plänen und Aussichten beschäftigen, dich habhaft zu werden. Die eine bringt ihre Schönheit in Anschlag, die ihren Reichtum, ihren Stand, ihren Witz, ihre Verwandte. Ach, was machte man mir nicht um deinetwillen für Komplimente? Und ich machte meine Projekte. Es gibt so wenig Menschen, die so unternehmend und biegsam, so geistvoll und fleißig zugleich sind, sagte ich mir. Er ist in alle Fächer gerecht. Als Archivarius kann er sich schnell die wichtigsten Kenntnisse erwerben. Er wird sich notwendig machen. Und lasst eine Veränderung vorgehen, so ist der Minister. Ich bitte dich, sei ruhig. Und danach wäre mir für das Übrige nicht bang gewesen. Du hast kein Vermögen von Hause. Desto besser. Das hätte dich auf der Werbung eifriger auf die Erhaltung aufmerksamer gemacht. Und wer am Zoll sitzt, ohne reich zu werden, ist ein Pinsel. Und dann sehe ich nicht, warum das Land dem Minister nicht so gut Abgaben schuldig ist als dem Könige. Dieser gibt seinen Namen her und jener die Kräfte. Wenn ich denn mit allem dem fertig war, dann sah ich mich erst nach einer Partie für dich um. Ich sah manches stolze Haus, das die Augen über deine Abkunft zugeblickt hatte, manches der Reichsten, das dir gern den Aufwand deines Standes verschafft haben würde, nur um an der Herrlichkeit des zweiten Königs teilnehmen zu dürfen. Und nun? Du bist ungerecht. Und denke nur nicht, dass man diese Heirat bei Hofe gleichgültig ansehen wird. Hast du vergessen, was für Männer dir den Umgang, die Verbindung mit Marie missrieten? Hast du vergessen, wer dir den klugen Gedanken eingab, sie zu verlassen? Soll ich sie dir an den Fingern herzählen? Der Gedanke hat mich auch schon gepeinigt, dass so wenige diesen Schritt billigen werden. Keiner. Und deine hohen Freunde sollten nicht aufgebracht sein, dass du, ohne sie zu fragen, ohne ihren Rat, dich so geradezu hingegeben hast? Wie ein unbesonnener Knabe auf dem Markte sein Geld gegen wurmstichige Nüsse wegwirft. Und das ist übertrieben, Carlos. Nicht um einen Zug. Denn dass einer aus Leidenschaft einen seltsamen Streich macht, das lasse ich gelten. Ein Kammermädchen zu heiraten, weil sie schön ist wie ein Engel? Gut, der Mensch wird getadelt. Und doch beneiden ihn die Leute. Und die Leute, immer die Leute. Die Welt urteilt nach dem Scheine. Oh, wer Mariens Herz besitzt, ist zu beneiden. Wie ist das zugegangen, wird man in der Stadt fragen. Wie ist das zugegangen, fragt man bei Hofe. Um Gottes Willen, wie ist das zugegangen? Sie ist arm, ohne Stand. Hätte Clavigo nicht einmal ein Abenteuer mit ihr gehabt, man wüsste gar nicht, dass sie in der Welt ist. Sie soll artig sein, angenehm, witzig. Wer wird darum eine Frau nehmen? Das vergeht so in den ersten Zeiten des Ehestands. Ah, sagt einer, sie soll schön sein, reizend, ausnehmend schön. Da ist zu begreifen, sagt ein anderer. Schön, oh, sagt die eine, es geht an. Ich habe sie in 6 Jahren nicht gesehen. Da kann sich schon was verändern, sagt eine andere. Man muss doch Acht geben, er wird sie bald vorführen, sagt die dritte. Man fragt, man guckt, man wartet, man ist ungeduldig. Erinnert sich immer des stolzen Clavigo, der sich nie öffentlich sehen ließ, ohne eine herrliche, hochäugige Spanierin im Triumph aufzuführen, deren volle Brust, ihre blühenden Wangen, ihre heißen Augen die Welt ringsumher zu fragen schienen, bin ich nicht meines Begleiters wert? Und die in ihrem Übermut den Seitenschlepprock so weit hinten aus im Winde segeln ließ als möglich, um ihre Erscheinung ansehnlicher und würdiger zu machen. Und nun erscheint der Herr, kommt angezogen mit seiner trippelnden, kleinen, hohläugigen Französin, der die Auszehrung aus allen Gliedern spricht, wenn sie gleich ihre Totenfarbe mit Weiß und Rot überpinselt hat. Bruder, ich werde rasend. Ich laufe davon, wenn mich nun die Leute zu packen kriegen und fragen und nicht begreifen können. Mein Freund, mein Bruder, ich bin in einer schrecklichen Lage. Ich sage dir, ich gestehe dir, ich erschrak, als ich Marien wieder sah. Wie entstellt sie ist. Wie bleich, abgezehrt. Oh, das ist meine Schuld. Meine Verräterei. Sie hatte die Schwindsucht, da dein Roman noch sehr im Gange war. Ich sagte dir es 1000 Mal und... Aber ihr Liebhaber hat keine Augen. Clavigo, es ist schändlich. So alles, alles zu vergessen. Eine kranke Frau, die dir die Pest unter deine Nachkommenschaft bringen wird, dass alle deine Kinder und Enkel so in gewissen Jahren höflich ausgehen, wie Bettlersläppchen. Als ich sie wieder sah, im ersten Taumel flog ihr mein Herz entgegen. Und da der vorüber war, Mitleiden. Innige tiefe Erbarmung flößte sie mir ein, aber Liebe? Siehe, es war, als wenn mir in der warmen Fülle der Freuden die kalte Hand des Todes über den Nacken führe. Und du willst sie heiraten? Du bist verloren. Da ist der Bruder, werden sie sagen. Das muss ein braver Kerl sein. Der hat ihn ins Boxhorn gejagt. Er hat sich nicht getraut, ihm die Spitze zu bieten. Ha, wenn unsere schwadronierenden Hofjunker sagen, man sieht immer, dass er kein Kavalier ist. Pa, ruft einer und drückt den Hut in die Augen. Der Franzose hätte mir kommen sollen und patscht sich auf den Bauch. Ein Kerl, der vielleicht nicht wert wäre, dein Reitknecht zu sein. Oh, rette mich, Freund. Rette mich. Rette mich vor dem doppelten Meineid, von der unüberseelichen Schande. Von mir selbst. Wenn dein Herz nicht größer ist als anderer Herzen, wenn du nicht imstande bist, dich gelassen über Verhältnisse hinauszusetzen, die einen gemeinen Menschen ängstigen würden, so bist du mit allen deinen Bändern und Sternen, bist mit der Krone selbst, nur ein gemeiner Mensch. Hier liegen 2 Vorschläge auf gleichen Schall. Entweder du heiratest Marien und findest dein Glück in einem stillen bürgerlichen Leben, in den ruhigen häuslichen Freuden. Oder du führst auf der ehrenvollen Bahn deinen Lauf weiter nach dem nahen Ziele. Entschließe dich. Gib Marie in deine Hand, genieße das Glück einer ruhigen Beschränkung, den Beifall eines bedächtigen Gewissens und alle Seligkeit, die den Menschen gewährtest, die imstande sind, sich ihr eigen Glück zu schaffen und Freude den ihrigen. Carlos. Sieh auf der anderen Seite das Glück und die Größe, die dich erwarten. Möge deine Seele sich erweitern und die Gewissheit des großen Gefühls über dich kommen, dass der, dessen Werk es ist, ein großes Ganze zu übersehen, zu regieren, zu erhalten, sich keinen Vorwurf zu machen braucht, geringe Verhältnisse vernachlässigt, Kleinigkeiten dem Wohl des Ganzen aufgeopfert zu haben. Wirf die Reste einer erbärmlichen Leidenschaft von dir, die dich in jetzigen Tagen ebenso wenig kleiden als das graue Jäckchen und die bescheidene Miene, mit denen du nach Madrid kamst. Was das Mädchen für dich getan hat, hast du ihr lange gelohnt. Und dass du ihr die erste freundliche Aufnahme schuldig bist. Oh, eine andere hätte um das Vergnügen deines Umgangs ebenso viel und mehr getan, ohne solche Prätensionen zu machen. Und wird dir einfallen, deinem Schulmeister die Hälfte deines Vermögens zu geben, weil er dich vor 30 Jahren das ABC gelehrt hat? Nun, Clavigo? Gib Rat. Schaff Hilfe. Gut. Du willst also. Mach mich können, so will ich. Also denn. Zuerst gehst du, den Herrn an einen dritten Ort zu bescheiden. Und alsdann forderst du mit der Klinge die Erklärung zurück, die du gezwungen und unbesonnen ausgestellt hast. Ich habe sie schon. Er zerriss und gab mir sie. Ja, trefflich, trefflich. Schon den Schritt getan. Und du hast mich so lange reden lassen. Also kürzer. Du schreibst ihm ganz gelassen, du fändest nicht für gut, seine Schwester zu heiraten. Die Ursache könne er erfahren, wenn er sich heute Nacht von einem Freunde begleitet und mit beliebigen Waffen versehen da oder dort einfinden wolle. Na komm, Clavigo, schreib das. Ich bin dein Sekundant und es müsste mit dem Teufel zugehen. Hier. Nein. Wenn ich so recht bedenke, ist das ein einfältiger Vorschlag. Wer sind wir, um uns gegen einen aufgebrachten Abenteurer zu wagen? Also hör mich. Wenn ich ihn nun peinlich anklage, dass er heimlich nach Madrid gekommen, sich bei dir unter einem falschen Namen mit einem Helfershelfer anmelden lassen, dich erst mit freundlichen Worten vertraulich gemacht, dann dich unvermutet überfallen, eine Erklärung dir abgenötigt und sie auszustreuen weggegangen ist, das bricht ihm den Hals. Ha, der soll erfahren, was das heißt, einen Spanier mitten in der bürgerlichen Ruhe zu befehden. Du hast recht. Wenn wir nun aber unterdessen, bis der Prozess eingeleitet ist, bis dahin uns der Herr noch allerlei Streiche machen könnte, das Gewissen spielten und ihn kurz und gut beim Kopf nehmen. Ich verstehe und kenne dich, dass du Mann bist, es auszuführen. Und somit lässt du mir freie Hand. Du brauchst nichts zu tun, nichts zu schreiben. Wer den Bruder einstecken lässt, gibt pantomimisch zu verstehen, dass er die Schwester nicht mag. Nein, Carlos, es gehe, wie es wolle. Das werde ich nicht leiden. Beaumarchais ist ein würdiger Mensch. Und er soll in keinem schimpflichen Gefängnisse verschmachten, um seiner gerechten Sache willen. Einen anderen Vorschlag, Carlos, einen anderen. Pah, Kindereien. Wir wollen ihn nicht fressen. Er soll wohl aufgehoben und versorgt werden. Und lang kann's auch nicht währen, denn siehe, wenn er spürt, dass es ernst ist, kehrt er bedutzt nach Frankreich zurück und dankt auf das Höflichste, wenn man ja seiner Schwester ein jährliches Gehalt aussetzen will, worum es ihm vielleicht einzig und allein zu tun war. So sei es denn. Nur verfahrt gut mit ihm. Sei unbesorgt. Soeben gibt ein Kurier diesen Brief ab. Er kommt von Aranjuez. Das ist das Siegel und die Hand unseres Gesandten. Was enthält der Brief? Sieh, wie er zittert. Bruder! Lass mich ihn sehen, ich muss... Er verrät uns. Clavigo verrät uns. Es ist alles so dumpf, so tot vor meiner Seele, als hätte ein Donnerschlag meine Sinne gelähmt. Marie, du bist verraten. Und ich stehe hier. Ich sehe nichts, nichts, keinen Weg, keine Rettung. Lies, Schwester. Der Gesandte meldet unserem Bruder, Clavigo habe ihn peinlich angeklagt, als sei er unter einem falschen Namen in sein Haus geschlichen, habe ihm im Bette die Pistole vorgehalten, habe ihn gezwungen, eine schimpfliche Erklärung zu unterschreiben. Und wenn er sich nicht schnell aus dem Königreich entfernt, so schleppen sie ihn ins Gefängnis. Daraus ihn zu befreien, der Gesandte vielleicht selbst nicht imstande ist. Ja, sie soll's. Sie soll's. Sollen mich ins Gefängnis schleppen. Aber von seinem Leichname weg. Von der Stätte weg, wo ich mich in seinem Blute werde geletzt haben. Mit diesen Händen will ich ihn erwürgen. Mein Herz. Mein Herz. Ich habe dich nicht retten können, Marie. So sollst du gerächet werden. Ich würde den ewig hassen, der mir ihn jetzt meuchelmörderisch aus dem Wege räumte. Auf, Beaumarchais! Fort! Mann, stellt euch nach! Ihr seid verloren, wenn ihr nicht im Augenblick die Stadt verlasst! Wo ist Clavigo? Ich weiß nicht. Du weißt's. Ich bitte dich, sag mir's. Um Gottes Willen, Buenco! Luft. Luft. Clavigo. Hilfe! Sie stirbt! Fort! Fort, Beaumarchais! Kommen Sie mit mir! Ich verberge Sie, bis wir Mittel finden, Sie aus dem Königreich zu schaffen! Marie! Sie ist tot. Ich sagte dir, du solltest diese Straße meiden. Wir hätten einen großen Umweg nehmen müssen und sie eilen so. Es ist nicht weit von hier, wo Don Carlos sich aufhält. Fackeln dort? Eine Leiche, kommen Sie, mein Herr. Mariens Wohnung, eine Leiche. Mir fährt ein Todesschauer durch alle Glieder. Geh, frag, wen sie begraben. Verbergt euch, Sterne, schaut nicht hernieder, ihr, die ihr so oft den Missetäter saht, durch eben diese Straße mit Seitenspiel und Gesang hinschweben und seinem heimlichen Gitter lauschendes Mädchen mit wonnevollen Erwartungen entzünden. Nun? Sie begraben Marien Beaumarchais. Tot. Marie ist tot. Und du? Erbarm dich, meiner Gott im Himmel, ich habe sie nicht getötet. Marie, Marie, nimm mich mit dir, nimm mich mit dir. Sie beginnen den Weg zum Grabe. Haltet, haltet! Schließt den Sarg nicht! Lass sie mich noch einmal sehen! Haltet! Setz nieder. Ich muss sie sehen. Marie! Wer ruft Marie? Wie mit dem Klang der Stimme sich eine glühende Wut in meine Adern gießt. Ich bin's. Ich fürchte nicht deine glühenden Augen, nicht die Spitze deines Degens. Sieh hierher. Dieses geschlossene Auge. Diese gefalteten Hände. Zeigst du mir das? Ich danke dir, Bruder. Du vermählst uns. Ich hoffte, ihr Brautbette mit Rosen zu bestreuen, Sophie. Sieh die Rosen, mit denen ich sie ziere auf ihrem Wege zum Himmel. Wir sind verloren. Rette dich. Rette dich, ehe der Tag anbricht. Gott, der dich zum Rächer sandte, geleite dich. Sophie, vergib mir. Bruder, vergib mir. Wie sein fließendes Blut alle die glühende Rache meines Herzens auslöscht. Wie mit seinem wegfliehenden Leben meine Wut schwindet. Clavigo, ich vergebe dir. Ich danke dir. Marie, ich komme. Ich komme. Rette dich, mein Bruder. Clavigo! Clavigo! Mörder! Carlos, du siehst hier die Opfer deiner Klugheit. Rette ihren Bruder. Deine Hand darauf, Carlos. Du begleitest ihn bis an die Grenze und... Oh! Clavigo. Clavigo! Marie, du bist die Meinige. Er stirbt. Rette dich, Bruder. Wir brachten Clavigo, ein Trauerspiel von Goethe. Die Rollen und ihre Sprecher waren Clavigo, Michael Degen, Carlos, Peter Moosbacher, Beaumarchais, Hans-Georg Laubenthal, Marie Beaumarchais, Lieselotte Rau, Sophie Gilbert, Ortrud Bechler, Buenco, Fred C. Siebeck, Saint-Georges, Gerd Seid, Bedienter, Hans Treichler. Musik, Rolf Unkel. Ton und Schnitt, Walter Jost und Ingeborg Hasse. Einrichtung für den Funk und Regie, Paul Hoffmann.